WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 30. Dezember des Jahres 8 nach Christus. Die Verbannung des römischen Dichters Ovid. Das Meer. Immer wieder das Meer. So wie er die Augen aufschlug, dieselbe Verzweiflung. Wie mir befohlen, zum öden Gestade des gastlichen Meeres kam ich. Dies Land, es liegt nahe dem eisigen Pol. Die einförmige Melodie der Wellen, vielen Trost und Verheißung, ihn wühlte sie auf bis zuletzt. Nun, da die Reise beendet, die Drangsal der Fahrt überstanden, da ich die Erde betrat, die man zur Strafe mir wies, mag ich nur weinen. Weinen und Worte finden für die Klage. In das Sibirien des Römischen Reichs hat es ihn verschlagen. Nach Tomi am Schwarzen Meer, unter die Barbaren. Jeder Beliebige kann mit grausamem Schwert mein Leben beenden. Doch wenn ich erloschen bin, wird dennoch mein Ruhm überleben. Und solange sie, die Siegreiche, von ihren sieben Hügeln herab auf den Erdkreis weithin blickt, den Bezwungenen, Roma, die Stadt des Mars, werde ich gelesen werden. An Selbstbewusstsein hat es ihm auch in tiefster Verzweiflung nicht gefehlt. Und der Glaube an seinen Genius richtete ihn schließlich wieder auf. Publius Ovidius Naso, geboren im März 43 vor Christus in Sulmo, in den Abruzzen. Als Dichter in Rom geliebt wie kaum einer und gefeiert. Gewöhnt an ein gutes Leben. Von Augustus verbannt im Winter des Jahres 8. Endlich klirrten Muscheln unter seinen Schritten. Seine Knöchel waren wund und schmerzten. Keuchend stand er am Meer. Ich bin hier der Barbar. Mich versteht niemand. So spektakulär ist sein Schicksal, so rätselhaft zugleich, dass die Fantasie noch zwei Jahrtausende später Nahrung findet. Ovid ist bis heute gegenwärtig wie kein anderer Dichter der Antike. Der österreichische Schriftsteller Christoph Ranzmeier ließ sich von der Geschichte seiner Verbannung anregen zu einem Roman, Die letzte Welt. So wie der Tod auch unzugängliche Häuser manchmal öffnet und dann nicht nur Verwandte und Freunde einlässt, sondern auch die zur Trauer Verpflichteten, so war in diesen Tagen das Haus von der Nachricht aufgesprengt worden, dass Naso in die Verbannung musste. Die Frage, was er eigentlich verbrochen hatte, der ruhmverwöhnte Dichter, ist schwer zu beantworten. Mehrere Verdachtsmomente kommen zusammen. Viele Deutungen. Sollte es die freizügige Liebeslyrik gewesen sein, die den Herrscher Augustus noch mehrere Jahre nach ihrem Erscheinen derart zornig gemacht hat? Gelesen? Hatte der Imperator jemals eine Elegie des Naso gelesen? Ein Gedicht? Nein, im Herz des Palastes hatte niemand Elegien gelesen. Bücher waren diesem Herzen so fern wie die Welt. Ovid hatte als junger Mann in Rom den ihm vorbestimmten Weg eilig verlassen. Der Cursus Honorum, die Ämterlaufbahn, erschien ihm wenig reizvoll. Er wollte nicht Senator werden, er fühlte sich als Dichter. Was ich zu schreiben begann, wurde von selber zum Vers. Ein ununterdrückbares Talent brach sich Bahn. Und dass es Amor war, der geflügelte Knabe mit Pfeil und Bogen, der alsbald sich zu ihm gesellte, verführte ihn zu einem Ton, den die Grämlichen und Gestrengen als ziemlich überheblich empfunden haben dürften. Fort mit euch, ihr Grämlichen und Gestrengen. Meine Verse sind keine Lektüre für euch. Hier bin ich, der Dichter Naso, der seinen eigenen Leichtsinn besingt. Und nicht allein den. Die Ars Amatoria, es geht um Liebeskunst, ist ein Lehrgedicht. Darin ergreift Ovid Partei für Lust und Genuss. Er beschreibt zum Beispiel detailgetreu und unbefangen, wie die Geliebte mit offenem Haar und losen Gewändern sein abgedunkeltes Gemach betritt. Stück für Stück zieht sie sich aus. Steht nackt vor ihm in makelloser Schönheit. Das Weitere, wer wüsste es nicht? Eine Gebrauchsanweisung. Die ersten beiden Bücher richten sich an junge Männer. Wo finde ich die Richtige? Was tun, damit sie bleibt? Wenn wer Küsse sich nimmt, nicht auch das Übrige mitnimmt, wird, was schon man ihm gab, wert zu verlieren auch sein. Nun waren die Zeiten nicht prüde und es ist zweifelhaft, ob sich der Imperator um die wilden Gerüchte geschert hat, die den Poeten der Erotik umschwirrten wie Motten das Licht. Allerdings gab es eine Ehegesetzgebung, die ein Programm sittlicher Erneuerung vorsah. Und bald trugen ihm die Einflüsterer zu, dass dieser Ovid an einer Dichtung arbeite, die von Beginn an sein Hauptwerk genannt wurde. Die Metamorphosen. Allein der Titel dieses Buches war in der Residenzstadt des Imperators Augustus eine Anmaßung gewesen. Ob es so war? Tatsächlich kam noch einiges hinzu, was nichts mit der Dichtung zu tun hatte, sondern mit einer eher zufälligen Zeugenschaft Ovids. Er hatte gesehen und erfahren, was er nicht hätte sehen und erfahren dürfen. In den Metamorphosen, die in einem riesigen Spektrum die gesamte antike Mythologie abbilden, steht die Geschichte vom Jäger Aktäon, der absichtslos in eine Grotte gerät, wo die Göttin Diana gerade ein Bad nimmt. Erzürnt über den Eindringling, verwandelt sie den unglücklichen Jäger in einen Hirsch. Von den Gestalten zu künden, die einst sich verwandelt in neue Körper, so treibt mich der Geist. Ihr Götter, da ihr sie gewandelt, fördert mein Werk und lasst mein Lied in dauerndem Flusse von dem Beginn der Welt bis auf meine Zeiten gelangen. Einem Herrscher wie Augustus, der seinem Volk nach langem Bürgerkrieg Frieden gebracht hatte, der sich in seinem Machtgefühl sonnte, mag ein Poet, der so viel Ewigkeit für sich und sein Werk forderte, verdächtig gewesen sein. Dass der Dichter ihn, den großen Imperator, im Vorwort seiner Metamorphosen direkt ansprach, hat ihn vielleicht mehr irritiert als erfreut. Ovid galt als Meister erotischer Delikatessen und loser Reden, einer, der von Ehrfurcht und Respekt gern auf ironische Weise sprach. Zum Stoff, den ich wählte, passt der Muse lose Tändelei. Sie ist im Recht und frei geht sie hervor aus allen Händeln. Die Allmächtigen auf dem Olymp hielt dieser Dichter für weiter nichts als eine praktische Erfindung und wagte es, das auszusprechen. Es ist nützlich, dass es Götter gibt. Und da es nützlich ist, wollen wir daran glauben. Wer so salopp argumentierte, den galt es im Auge zu behalten. Zwar wurde er geliebt von allen Gebildeten und verkehrte in den Häusern der Einflussreichen. Dennoch blieb er ein Günstling, einer, der angewiesen war auf die Anerkennung der anderen. Und die Metamorphosen überzeugten in Rom nicht jeden. Das Publikum wurde aus dem großen Bogen, an dem entlang Naso seine Fragmente aneinanderreihte, nicht klug. Allein der Name dieses Werks, ein Name, der schließlich auch zum Stichwort jener verhängnisvollen Vermutung wurde, Naso schriebe an einem Schlüsselroman der römischen Gesellschaft, in dem sich viele Bürger von Rang mit ihren geheimen Leidenschaften, Geschäftsverbindungen und bizarren Gewohnheiten wiederfinden würden. Nun fehlte nicht mehr viel, um den bis dahin Hochgeschätzten zu Fall zu bringen. Ein Erfolgreicher hat Neider, ein Selbstbewusster fordert die Missgünstigen heraus. Verschwörung hieß das Wort, das sie dann wie eine Waffe gegen ihn richteten. Nur mit einer knappen Handbewegung hatte Augustus den Berichterstatter unterbrochen. Fort, aus meinen Augen. Aus den Augen des Imperators aber hieß, ans Ende der Welt. Und das Ende der Welt war Tomi. Augustus' Enkelin Julia, des Ehebruchs bezichtigt, traf die Strafe wenig früher. Auch sie musste in die Verbannung. Ovid, so hieß es, habe von ihrem Fehltritt gewusst. Sei überdies Mitwisser einer Verschwörung gewesen, die sich gegen Augustus gerichtet. Weshalb sah ich etwas? Warum ward ich schuldig durch Blicke? Weshalb war ich der Tor, der die Verfehlung erkannt? Müßige Fragen, geboren aus der Einsicht in die Unumkehrbarkeit des harten Urteils. Des Dichters Schicksal war besiegelt. Er, der Verwöhnte, musste fort aus Rom, zu den Barbaren, dorthin, wo es keinerlei Komfort gab, keine Bücher und keine Sprache, die er verstand. All dies, was mir dereinst das Beispiel der Alten gezeigt hat, wurde durch eigenes Leid jetzt mir als Wahrheit bekannt. Im selben Winter noch, so wollte es Augustus, sollte Ovid verschwinden. Auf stürmischem Meer musste der Dichter um sein Leben fürchten. Tritt mir von jener Nacht das traurige Bild vor die Augen, welches als letzte mir schien in der römischen Stadt. Rufe ich die Nacht mir zurück, da ich vieles mir Liebe verlasse, gleitet noch jetzt eine Träne mir aus dem Aug herab. In den Tristien, den traurigen Gesängen der Verbannung, erzählt der Ausgestoßene von sich und seiner Not und überwand im Schreiben Depression und beginnende Sprachlosigkeit. In der Einsamkeit der Verbannung stand ihm sein gesamter Lebensweg vor Augen. Wär ich gewesen, ich tändelnder Dichter der zärtlichen Liebe? Fern der geliebten Heimat lief er am Strand entlang und schaute in die Weite. Nebel verschleierte den Horizont. Ununterscheidbar das Grau von Himmel und Meer. Kälte, Schnee, Wind. Man wird es mir nicht glauben, aber ich sah die unendliche Meeresfläche stillstehen unter einer Eisdecke. Und ich betrat die harte, glatte Fläche, ging trockenen Fußes dort, wo sich sonst die Woge bricht. Christoph Ranzmeier schildert in seinem Roman Die letzte Welt, wie die Stadt von Rost und Salz zerfressen wird. In den schwarzen Bäumen von Tomi, im Labyrinth der Gassen und im schmiedeeisernen Zierrat verfing sich der Nebelflor, der allabendlich von der Küste aufstieg und sich in der Nacht als Raureif niederschlagen würde. 9 Jahre, er war darüber grau geworden, lebte Ovid in der Verbannung. Seine Bittgesuche fanden in Rom kein Gehör. Ein Brief in die Hauptstadt war viele Monate unterwegs. Auf eine Antwort zu hoffen, wagte er schließlich nicht mehr. Er starb im Winter 1718 nach Christus. Tomi, heute die rumänische Stadt Constanza, bewahrt sein Andenken. Eine Statue erinnert an den Dichter. Weil ihr Tomiten fürwahr meines Schicksals freundlich euch annehmt, ist auch Tomi mir teuer, dass mir aus der Heimat Vertriebenem gastlich bleibt und getreu bis auf den heutigen Tag. Zuvor, als nach Jahren die Hoffnung, die nicht immer lebt, bis zuletzt gestorben war, schlug er versöhnliche Töne an, traf doch die, unter denen er lebte, keine Schuld an seinem Leid. Schreibend bis zuletzt schuf Publius Ovidius Naso seine eigene Welt. Sei denn mein Rom dieser Ort, den mir das Schicksal bestimmt. Hier ist der Schauplatz, der meine traurige Muse befriedigt. So verdient ich's. Und so haben's die Götter gewollt. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de